meine Art ist also, dass deine Ahnen mich verehrten, lang bevor sie uns zerlegten mit Harpunen und Sperren. Ich bin beheimatet in Meeren, doch mehr und mehr vermehren sich Menschen auf den Meeren und für mich sind sie gefährlich. In den alten Sagen sagten sie, dass jedes Schiff mit dem Stoß unsere Schädels auf den Grund des Meeres schickt. Heute landen wir auf Tischen hergerichtet und zerschnitten in den Rachen reicher Räuber, die Fleisch schätzen müssen. Schallwellen, brechen unseren Willen. Die Kinder deiner Kinder kennen uns nur noch aus Filmen. Unsere Körper tragen Argen, durch die kämpfen mit Kraken, die wir in der stillen Nacht der Ozeane tragen. Unsere Flossen versagen bei Geschossen aus dem Himmel, die sich über uns ergossen. Wir werden bald verschwinden. Wir sind schon warm hier drin. Die Sonne brennt den ganzen Tag, Phänomene glänzen. Die Frauen sind grad Luftjagd, die Kinder lernen kämpfen. Kommen sie uns zu nah, knallen sie uns ab. Kommen wir gefahren, Brot, alle sind mal satt. Und wir kommen uns immer näher, so dass viele ihren Abfall fressen. Wir nehmen uns ihre Kinder und behandeln sie wie Handversprecher. Affen ohne Haare kommen nicht klar auf ihren Stoff. Sie lachen falsch und schlafen ihre Angst um ihren Kopf. Sie verstecken ihre Scheiße, wenn was klappt, macht es sie stolz. Nicht zufrieden zu kriegen, nehmen sie Pflanzen, Fleisch und Holz. Fuck, ich bin hier der König, was soll der Scheiß in meinem Reich? Ja, Sandschatten unter Palmen, mein Teich, mein Eigenheim. Sie reisen ein, reißen sein, verbreiten des Scheiß Leid sein. Erleichtern ein, das Leiden, weil sie meinen, dass nur die Zeit ist hell. Sie schneiden sich ins eigene Fleisch, Gott wird auf meiner Seite sein. Für die Rache unserer Welt, wir reiten ein und zeigen's allen. Bescheid. Heute wird kein Tag wie jeder andere, nein. Sie sagen, bald bist du frei, doch darauf fall ich nicht rein. Drei von uns stecken sie erstmal in Container. Mit dem LKW dann auf direktem Weg in die Arena. Zu 99,9% werd ich heute draufgehen. Aber 110% ich werd ich ohne Kampf nicht aufgeben. Ich hab gehört, da haben die besten Männer teilgenommen. Doch ich werde alles daran setzen, diesen Penner zu bekommen. Die Luke geht auf und ich geh raus. Die Leute stehen auf, klatschen, stehen drauf. Und schon geht's los, mich gnadenlos zu testen. Bin Gejagter bis zum Ende, bis die Lanzen mich zerfetzen. Nach einer Weile sind die Schmerzen unerträglich. Na, aber schlapp zu machen auf den letzten Metern, Alter, geht nicht, alles dreht sich. Ich höre den Applaus und ramm den Matador mit letzter Kraft die Hörner in den Bauch.